WDR 5. Neugier genügt. Von der Ölplattform Terra Nova Field rund 350 Kilometer vor der Küste Neufundlands kehrt ein Hubschrauber zurück nach St. John's, der Hauptstadt der kanadischen Küstenprovinz. Der Flughafen bietet nicht nur Passagierverbindungen nach New York, Toronto und Halifax an, er fertigt auch Serviceflüge zu den wichtigsten Ölfördergebieten ab. Hibernia, White Rose und Terra Nova gelegen auf den Grand Banks of Newfoundland. I'm Adil Bur. I work in a oil service company with Integrity and Inspection Solutions. Pech für Arild Bøe. Sein Flug wurde gerade wegen schlechter Wetteraussichten gestrichen. Die Ölplattformen liegen in menschenfeindlicher Umgebung, bedroht durch Wellen, Nebel, Eisberge und Winterstürme mit dem gefürchteten Nor'easter, einem großflächigen Nordoststurm. Arild Bøes norwegische Firma arbeitet auf einer der Ölplattformen vor der Küste. Heute hätte ich eigentlich einen 2,5-stündigen Flug mit dem Heli gehabt. Dann hätte ich auf der Hubschrauberplattform der Ölbohrinsel landen sollen, im Nordosten von St. John's. Dort hätte ich Hubgeräte inspiziert. On lifting equipment on board. How many years have gone by since they said, haul up your boats, boys, the fishery's dead. It seems like a lifetime ago since I left. The only direction was west. Kanadas östlichste Provinz, bestehend aus der Insel Neufundland und dem Festlandteil Labrador, ist das Armenhaus des Landes. Nirgendwo in Kanada ist die Arbeitslosigkeit höher, obwohl sich die Situation verbessert hat. In den 90er Jahren war hier noch jeder Fünfte arbeitslos, heute ist es jeder Zehnte, immer noch deutlich über dem landesweiten Schnitt. Das Öl vor der Küste hat Geld und Arbeitsplätze gebracht, wie das Hibernia Ölfeld zum Beispiel. Dort fördert man seit Ende der 90er Jahre, aber seit Mitte vergangenen Jahres kennt der Ölpreis vor allem eine Richtung abwärts. Im Juni 2014 lag er noch bei über 110 Dollar pro Barrel. Dann begann der Sturzflug auf vorübergehend sogar unter 50 Dollar. Folge: Die Ölunternehmen investieren weniger. When it comes to engineering jobs, obviously, für die Ingenieursberufe bedeutet das, vieles ist gestrichen worden. Viele Arbeiten sind gestoppt. So, a lot of modification projects have been put on hold. Man wartet ab, wie sich das hier weiterentwickelt, ob der Ölpreis wieder steigt oder eben nicht. Auch für Arild Bøes Firma, abhängig von den in Kanada tätigen Ölmultis wie ExxonMobil, Chevron oder Suncor Energy, ist der Markt dadurch härter geworden. Meine Firma sitzt in Norwegen. Durch den fallenden Ölpreis ist der Wettbewerb für uns viel härter geworden. Wir müssen viel mehr um Aufträge kämpfen, die wir bislang vielleicht einfacher bekommen hätten. Der Bürgermeister blickt auf die Bucht, seine Bucht, die Bucht von Maristown. Das Örtchen mit nur rund 6000 Einwohnern liegt auf einer Landzunge im Süden Neufundlands. Jenseits des glitzernden Wassers liegt ein Industriegebiet am Ufer. Die Asphaltfläche mit hunderten Autos breitet sich wie ein Teppich aus, vor hoch aufragenden Fertigungshallen. Daneben stehen Autokräne, liegen Stahlelemente. Für Bürgermeister Sam Sinyard ist es mehr als eine Industriefläche. Es ist der mit Abstand größte Arbeitgeber von Maristown. Dort unten, sagt Sinyard, entstehen die Aufbauten für eine Ölplattform vor der neufundländischen Küste, für die sogenannte Hebron-Plattform des Ölgiganten ExxonMobil. Das dort unten, es ist ein Arbeitsplatz für 1200 Menschen. They're building a module here for the ExxonMobil project. It's called Hebron Offshore Newfoundland Labrador. Implying 1200 people. Geplant und investiert wurde in Zeiten eines explodierenden Ölpreises. Sam Sinyard zeigt auf die orangefarbenen Module, die neben einer der Hallen stehen. They can't be delayed or stopped. Die Arbeiten hier können nicht mehr gestoppt oder verzögert werden. Andere Projekte schon. Der gefallene Ölpreis ist eine echte Gefahr für uns. Real danger to us. Neufundland hat für dieses Jahr mit einem Ölpreis von mehr als 100 US-Dollar pro Barrel gerechnet. Das bedeutet, die Provinz hat sich verrechnet, schmerzhaft verrechnet. Die Energieproduktion hat bislang mit einem Drittel zum Budget der Provinz beigetragen, vor allem die Ölplattformen vor der Küste. Wenn der Preis länger auf dem jetzigen Niveau bleibt, dann, so sorgt sich Sinyard, ist die Provinz praktisch pleite. So ist das hier in Neufundland und Labrador, sagt er. And if the price of oil stays down around $50 a barrel for a long time, as a province we're pretty well bankrupt. That's the reality of the situation. Order, please. The Honorable Minister of Finance. Der 30. April ist kein schöner Tag für Ross Wiseman, den Finanzminister der Provinz. Mr. Speaker, I move and second by the Premier that this House approves the general budgetary policy of government. The motion is that this House approves in general the budgetary policy of the government. Neuberechnungen wegen der dramatisch gesunkenen Einnahmen durch den Energiesektor haben den Haushalt für dieses Jahr um Wochen verzögert. Jetzt muss Wiseman ein Defizit vorstellen, das sich seit den ersten Prognosen auf inzwischen 1,1 Milliarden kanadische Dollar fast verdoppelt hat. Es ist an der Zeit, das Fundament unserer Wirtschaft nun so zu stärken, dass es jedem Sturm trotzen kann. Bereits jetzt erleben wir einen Sturm, der uns zerschmettert hätte, wenn wir unsere Provinz in den vergangenen 10 Jahren nicht neu ausgerichtet hätten. An der Neuausrichtung hat die Opposition große Zweifel. Die Abhängigkeit der Provinz vom Öl hat zunächst zu einem Geldsegen geführt. Den, so kritisiert Earl McCurdy von der neuen Demokratischen Partei Kanadas, NDP, habe die Regierung offenbar als selbstverständlich angesehen. Es ist doch verrückt, außerordentliche Einnahmen dank Bodenschätzen zu nutzen, um die ganz normalen Aufgaben einer Regierung zu bezahlen. Genau das aber ist hier in den vergangenen Jahren passiert und das rächt sich jetzt. Es rächt sich in Form von Sparmaßnahmen zum Beispiel. Die führen bei einer Pressekonferenz des Ministers zu einem kleinen Tumult unter Journalisten, zumindest für die höflich zurückhaltenden kanadischen Verhältnisse. Eine Sparmaßnahme, die Provinzregierung will künftig nur 8 von je 10 frei werdenden Stellen im öffentlichen Dienst nachbesetzen. Mit dem Haushalt 2015 werden wir mit diesem 5-jährigen Programm beginnen. Damit bauen wir im öffentlichen Dienst bis zum Jahr 2020 insgesamt 1400 Stellen ab. Im Ergebnis sparen wir $300 Millionen. Das Budget geht von ganz neuen Voraussetzungen aus. Es basiert nun auf einem Ölpreis von nur noch rund 60 US-Dollar pro Barrel. Bislang hatte die Regierung den Wert auf fast das Doppelte, auf 105 Dollar angesetzt. Das sei eine Herausforderung, die vor einem Jahr so niemand habe voraussehen können, sagt der Finanzminister, den zunächst so jähen wie nun lange andauernden Sinkflug des Ölpreises. A particular challenge that a year ago no one would have predicted. The precipitous, protracted and unpredictable decline in the global market price of oil. Damit fällt der Anteil des Energiesektors auf von einem Drittel auf nicht einmal mehr ein Fünftel der Einnahmen. Wiseman möchte es aber nicht eine Rezession nennen. Er hofft lieber auf einen Ölpreis, der wieder auf 100 US-Dollar ansteigt. Zugleich ist er sich sicher, dass das so bald nicht passieren wird. Deshalb warnt er das Parlament, man müsse vorsichtig sein. Sonst drohe die Provinz in dieselbe Grube zu rutschen, aus der sie sich seit 10 Jahren Mühe herauszukommen. Newfoundland and Labrador will slide back into that pit that we've been crawling out of. For the last 10 years, if we're not careful, Mr. Speaker. Wir, so schließt der Minister seine zu einer Defizitrede gewordene Haushaltsrede, wir müssen jetzt die richtigen Entscheidungen für die Kinder unserer Provinz treffen. Let us make the right choices for the children of Newfoundland and Labrador. Thank you, Mr. Speaker. I'll sing for you because I need to. Now this is all I know. You always said you wanted me to. So I will sing you home. I will sing you home. Das ist ein Metallschneider für Stahl in einer Stärke von bis zu 2,5 Zentimeter. We can handle up to about an inch on this machine, an inch thick. Wer in Maristown Aufbauten für Ölplattformen fertigen will, der kann sich in Buren ausbilden lassen. Ein Örtchen noch kleiner als Maristown, nur halb so groß, aber mit einem Community College, einer Mischung aus Berufs- und Fachhochschule. Verwaltungschef Stephen Warren führt durch die Metallwerkstatt. Es riecht nach Öl, nach Schweißarbeiten, aber auch ein bisschen nach Meeresbrise. Das nach draußen führende Rolltor ist weit geöffnet. Im College fürchtet man die rückläufigen Investitionen der Ölindustrie, denn man hat sich ganz auf deren Bedürfnisse eingestellt. Vor Jahren, so sagt Stephen Warren, der selbst hier seinen Abschluss gemacht hat, habe man angefangen, sich auf Ausbildungswege für die Ölindustrie zu konzentrieren. Well, I would say that, back in 1999, when I went to school here. Damals, 1999, als ich hier Student war, da war das Angebot sehr vielfältig. Gesundheit, Wirtschaft, Verwaltung, Kunsttechnik, ehrlich gesagt, Industrieberufe hatten damals wohl die wenigsten Studenten. Das hat sich inzwischen um 180 Grad gedreht. Right now it's done a complete 180. Das sogenannte College of the North, die Akademie des Nordens, hat 17 Standorte verteilt über die ganze Provinz von Neufundland und Labrador. Die staatlich geförderte Einrichtung mit rund 2.500 Studentinnen und Studenten hat sich weitgehend an die Bedürfnisse der Ölindustrie angepasst. Verwaltungschef Stephen Warren sagt, über die vergangenen 15 Jahre sei die Nachfrage nach ausgebildeten Mitarbeitern geradezu durch die Decke gegangen. For the last 15 years, specifically in Newfoundland and Labrador, with the boom in the oil and gas industry, the demand for skilled laborers has gone through the roof. Und nun? Krisenstimmung? Als staatlich finanzierte Bildungseinrichtung blicke man mit Sorge auf das riesige Defizit der Provinz, sagt Warren. Welche Folgen werden die Sparmaßnahmen und Stellenkürzungen für das College haben? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Auch die nach der beruflichen Perspektive für all die Studentinnen und Studenten des laufenden Ausbildungsjahres. Die Menschen hier an der Ostküste, sagt Kevin Brandon, seien immer schon abhängig gewesen. We're always dependent on slow time. When we had slow times here, we went out west. So I will sing you home. I will sing you home. Wenn es hier schlecht lief, dann sind die Menschen in den Westen gegangen. Kevin Brandon ist pensioniert in der Metallwerkstatt des College of the North in Buren, hilft er als Ausbilder mit. Seine Geschichte, das ist die Geschichte von dem anderen Ölboom Neufundlands, einem Ölboom, der sich tausende Kilometer weiter westlich abspielt, in den Teersandgebieten der Provinz Alberta. Es ist ein teurer und aufwendiger Förderprozess. Teersande werden auf riesigen Flächen abgebaut, so groß, dass sie auf Satellitenbildern aus dem All zu erkennen sind. Dann wird mittels eines Heißwasserverfahrens Öl daraus gewonnen. Nicht nur Kosten und Energieaufwand sind hoch, auch der Personalaufwand. Und das in einer Region, in der im Schnitt nur 6 Menschen pro Quadratkilometer wohnen. Aus manchen Neufundländern sind so Berufspendler über Tausende von Kilometern hinweg geworden. Kevin Brandon war einer von ihnen. Nur das Einkommen sei gut gewesen, sagt er. Alles andere, tja, darüber kann er nur lachen. The only good thing about it was the money. Everything else is... Kevin Brandon nennt geheimnisvolle Zahlenkombinationen. Manchmal 21-7, auch schon mal 14-7. Sometimes it was 21 and 7. Other times 14 and 7. 21-7, das steht für 3 Wochen Knochenarbeit in den Teersanden von Alberta. Eine Woche Rückkehr in den Atlantik nach Neufundland. Erholung, Familienleben, Freunde. Beim Rhythmus 14-7 ist die Arbeitsphase nur 2 Wochen lang. Working day, you start you have to get up 5 in the morning. An Arbeitstagen muss man morgens um 5 aufstehen. Bei minus 40 Grad im Winter. Mir hat das nicht gefallen. Nur essen, arbeiten, schlafen, arbeiten, essen, schlafen. Eat and sleep. Work, eat and sleep. That's what I find. Mit seinen Studenten arbeitet Kevin Brandon an einer Pumpe, die aus der Energie von Wellen Strom erzeugt, wie Stephen Warren vom College erläutert. It's a national research project and we're building a wave pump. Das ist ein nationales Forschungsprojekt. Wir bauen ein Wellenkraftwerk. Wir werden dann sozusagen die Energie der Wellen mittels einer Art Pumpe ernten. Das wird Strom für die Küsten erzeugen. Wir haben ein Modell gebaut und getestet und jetzt bauen wir das Kraftwerk hier in dieser Werkstatt, um es binnen der nächsten 3 Monate einzusetzen. Erneuerbare Energie statt der umweltpolitisch hoch umstrittenen Tersanförderung in Alberta. Dort müssen die Unternehmen zwar alle Abbaugebiete wieder renaturieren, Kevin Brandon aber hat, nachdem er das Ausmaß der Zerstörung gesehen hat, Zweifel, dass das jemals geschehen wird, geschehen kann. 7 Stunden dauerte der Flug damals für ihn nach Alberta, alles vom Arbeitgeber bezahlt. Ich habe 4 Brüder und 2 Schwestern, sehe sie aber kaum. Es fehlt einfach die Zeit. Die sind durch die Pendelei und von der Arbeit einfach zu müde. Bis dieser Ölboom einmal zu Ende geht, alles wieder normal wird. So ist das halt. Die Wahl ist, Festessen oder Hunger. Alles oder nichts. Noch ist der Boom nicht zu Ende. Die Ölförderung hat Hochkonjunktur. Das Überangebot aber ruiniert die Preise. Wegen der hohen Förderkosten leidet besonders die Teersandindustrie Albertas. Kanadas Statistiker schätzen, dass allein im Februar in Albertas Öl- und Gasindustrie 7.000 Stellen verloren gegangen sein dürften. Und zu Jahresanfang habe das Unternehmen Suncor 1.000 Mitarbeiter entlassen, sagt Kevin Brandon. Deshalb machten sich die Menschen so große Sorgen. There's big concerns in Alberta because Suncor laid off 1,000 people right off the bat out in Alberta. So we can go. We'll drive right by that actually on the way for. It's going to get rocky now for a second when I turn off this road. Ross Hulian arbeitet für das Örtchen Torbay im Norden der Provinzhauptstadt St. John's. Seine kleine Rundfahrt führt ins Nichts. Hier endet unsere geteerte Straße, sagt er. This is where our, I guess our paved road ends. Ein Wohnbauprojekt in seiner Kommune, die in den vergangenen Jahren ein Einwohnerwachstum von fast 200% erlebt hat. Wir werden die Wintersaison abwarten müssen, um zu klären, ob Investoren überhaupt noch diese Wohnprojekte weiter verfolgen werden. Ein Gemeindezentrum für Torbay, eine Kläranlage, die Wasserversorgung, alles, was zuletzt als sicher galt in den Jahren hoher Ölpreise, es wird nun hinterfragt. Alles wird leiden. Gesundheitsversorgung, städtische Infrastruktur, Sozialwohnungen, alles. Wir hängen so von den Öleinnahmen ab. Es ist ein zyklisches Geschäft, das Geschäft mit dem Öl, sagt der Bürgermeister Sam Sinyard von Maristown. Der Bürgermeister, dessen Ort so von den Arbeiten für Ölplattformen abhängt. Höhen und Tiefen. Er hat es in seiner langen, langen Amtszeit alles erlebt. Sinyards Sohn arbeitet als Elektriker in den Teersanden von Alberta. Mit gerade mal 22 Jahren verdient er dort seit 3 Jahren gutes Geld. My own son, for example, a young man, 22 years old, been working in Alberta for the last 3 years, making really good money for a young man. Wird der Ölpreis jemals wieder über $100 pro Barrel steigen oder erleben wir, so fragt Sam Sinyard, nun eine dauerhafte Preiskorrektur auf dem Ölmarkt? Because my concern is this a real correction in the oil industry? So would the price of oil ever again go above $100 a barrel? Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.